Aus Anlass des Monats des gemeinsamen antiamerikanischen Kampfes vom 25. Juni bis 27. Juli gab es jüngst in dem Parlament des venezolanischen Bundesstaates Falcón und dem Stadtkomitee Garirubana des Bundesstaates Falcón der Vereinigten Sozialistischen Partei Venezuelas Kundgebungen und in der französisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Vortrag.